Nerd und Krempel, der Nerdcast. Ja, hallo und herzlich willkommen alle hier bei der Nerd of the Pots. Wir sind Nerd und Krempel, das ist einmal der gute Gregor, hallo. Hallo. Ja, und ich der Christoph. Schön, dass wir dabei sein dürfen heute, wir freuen uns sehr. Ja, und wir hoffen, dass es nicht die letzte ist, weil ja, es macht sich ja irgendwie schon so gefühlt, wenn man bei den vorrangigen Podcasts schon mitgehört hat, schon ein bisschen so, schlimm, man fragt schon nach, also... Es wäre schade, wenn das die letzte Night of Supports wird. Wir wollen genug, nicht, dass wir nicht bei allen dabei waren. Ja, aber das werden wir auch nie wieder, das werden wir auch nie schaffen, auch wenn sie weitermachen. Das stimmt, aber ich hoffe, sie machen weiter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Christoph, dann können wir euch mal vorstellen. Sagen, ja, ich sag los. Genau, wir machen das ja am Anfang immer so, dass wir sagen, wo man uns finden kann. Und ich glaube, wir machen einfach so weiter. Gregor, wo ja. Im Internet, wenn man uns suchen wollte? Wo würde man uns finden? Findet uns natürlich in allen relevanten sozialen Netzwerken, auf Twitter und auf Facebook, jeweils unter Nerd und Krempel und natürlich auf unserem Blog nerdundkrempel.wordpress.com und seit kurzem auch in einer StudiVZ-Gruppe, die jemand aus Witz vor zwei Wochen nochmal gegründet hat. Wir haben mehrere StudiVZ-Gruppen. Ah ja, stimmt. Also wenn wichtig, da noch wichtig, ganz wichtig, das möchte ich jetzt nochmal sagen zu unserem Partnercast, zum Grauen Rat. Wir haben mehr StudiVZ-Gruppen als der Graue Rat. Nur mal so am Rand erwähnt. Aktuell sind es 6 im Moment, mit jeweils 2 Mitgliedern. Ja. Ja, aber schön, dass wir auf jeden Fall da sein dürfen. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen überlegt, über was wir reden. Und so ein bisschen interne möchte ich gerne auch sagen, dass wir uns ungefähr 10 Minuten, bevor es hier für uns losgegangen ist, entschieden haben, wir reden über was ganz anderes, als was wir uns vorbereitet haben. Genau. Aber ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, dass alles funktioniert. Ich habe ja schon gehört, hier ist bei uns ist nicht der einzige Cast, wo du technische Probleme hast. Ja, aber so langsam, nach nur einem lächerlichen Jahr, fange ich alles in den Griff zu kriegen, meine technischen Probleme. Hauptsache, die Projektlizenz ist auf Maximum. Ja, bisher konnte ich dir immer sagen, es liegt an dir. Jetzt hast du ja durch den Konrad und den guten Sascha ja erfahren, auch woanders hatte ich schon technische Probleme. Ja, aber jetzt haben wir es im Griff. Da muss ich nochmal mit ihm sprechen, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass wir es jetzt im Griff haben. Auf jeden Fall. Ich hoffe. Haben wir unser Thema umgeschmissen und haben jetzt gedacht, nachdem unser Partnercast die Serienrepublik vor uns über die älteste Science-Fiction-Serie der Welt redet, nämlich Doctor Who von 1963, kommen wir mit der zweitältesten laufenden Science-Fiction-Serie der Welt und eine Serie, die uns eigentlich doch durchaus sehr stark repräsentiert, weil sie immer wieder Teil unseres Tuns ist, nämlich Star Trek, wer hätte es gedacht? Ja, bisher, so wie ich es gehört habe, hat noch keiner über Star Trek groß gesprochen. Wir haben uns ja selber in unserem Nerd und Krempel-Feed gesagt, ja, wir wollen gar nicht so oft über Star Trek sprechen, so alle 10, 15 Folgen. Ja. Mhm. Aber irgendwie klappt das nicht. Ja, wir kommen immer wieder schneller dazu, darauf zurück. Wir müssen mehr über Star Trek sprechen. Und deswegen hier live, große Ankündigung, es wird demnächst im Nerd und Krempel-Feed ein neues Format geben, neben unserem normalen Format, das alle 2 Wochen erscheint. Dann sonntags, haben wir noch sonntags, immer sonntags. Sonntags, alle 2 Wochen. Gibt es noch das Nerd und Krempel empfiehlt, da müssen wir mal eine Folge mal wieder machen. Ja. Es gibt Nerd und Krempel hated, ja, und den Solo-Krempel und jetzt demnächst, ja, die erste Folge ist schon in Vorbereitung, gibt es ein neues Format und wir nennen es Nerd und Krempel Make It So. Bam, bam, bam, bam. Wow, Alter. Ne? Genau. Mehrere Zielgruppenbefragungen haben ergeben, dieser Titel ist perfekt für uns. Ja, auf jeden Fall. Wir bekommen immer wieder auch durchaus ja Feedback und immer, wir sind immer am Anfang der Meinung gewesen, wir wollen über Star Trek reden, aber wir sollen das nicht zu oft machen, weil wir sind ja, das Thema Nerdcast ist ja so ein bisschen, ne, so ein allumfassendes Thema, was ist halt. Da gibt es doch gar keinen anderen. Ja, da sind nur wir da. Und wir dachten, es ist halt nun mal so, wir reden halt über Filme, über Serien, über Computerspiele, über so alles klassische Nerd-Ding. Mhm. Wir gehen die Big Bang Theory-Line rauf und runter im Prinzip. Aber manchmal reden wir auch über Feiertage, aber. Ja, wir haben auch solche Themen. Wir haben auch über einen Podcast über Konzerte gemacht, Kinobesuche oder dass wir beide nicht die größten Feiertagseinkäufer sind und was man da so erlebt, wenn man auf dem Rewe-Parkplatz fast überfahren wird. Ja. Aber ein Thema, das halt, Star Trek ist halt das Thema, auf das wir irgendwie immer wieder zurückkommen und auch wenn wir beide privat reden, dann denken wir immer so, Alter, Mensch, komm, müssen wir wieder über Voyager abhaten oder was? Das habe ich noch nie gesagt. Jetzt ist es drin, also lebt damit. Ja, und deshalb haben wir jetzt... später. Jetzt kannst du es nicht. Nein, wir haben deshalb dieses Make-It-So-Format uns ausgedacht, was dann halt auch in unregelmäßigen Abständen rauskommt. Mhm. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen über Star Trek reden, weil du hast das beste Argument ja schon gebracht, heute noch nicht über Star Trek geredet wurde. Mhm. Und es wäre eigentlich sehr traurig, wenn in dieser Night of the Pods nicht eine Folge über Star Trek käme. Ich erinnere da an den Sie reden-Podcast, der das ja schon mal gemacht hat. Ich glaube, bei der letzten Night of the Pods hat der Sie reden-Podcast darüber geredet. Und jetzt quatschen wir noch mal so ein bisschen über Star Trek, so ein bisschen allgemein. Und ich würde einfach mal so sagen, Christoph, was bedeutet Star Trek dir denn? Oh, mit der Frage habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Also, davon, wenn man 10 Minuten vor Beginn alles umstößt. Das war nicht meine Idee, das war von dem anderen Christoph, der hier mitmacht. also Star Trek, was bedeutet Star Trek für mich? Also ich bin natürlich, wie ich mal sage, die Generation, die eher mit Voyager aufgewachsen ist, ja, mit DS9. Aber trotzdem ist, glaube ich, das, was Star Trek für mich ausmacht, auf jeden Fall The Next Generation. Also die Geschichten rund um Picard und die Enterprise D. Und das ist einfach, man lernt vielleicht ein bisschen Moral dadurch. Man lernt Zusammenhalt. Wir haben unsere Vaterfigur, sage ich mal, ja. Den Captain, ja. Captain Picard, ja. Ist auf jeden Fall immer da. Und er hat immer er hört auch uns zu. Ja, also in jeder Folge oder in manchen Folgen kommen die Crew mit Problemen zu ihm, ja, die auch wir hatten. Ja, oder die wir haben. Ja, wir haben ihm ja auch ihm haben wir einen Geburtstagsgruß gemacht. Ja. Also wir haben ihm was aufgenommen. Stewart. Patrick Stewart, dem Schauspieler von Captain Picard. Das haben wir ihm auch getwittert. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Andere Podcasts. Ich hörte von anderen Podcasts, ja. Ja, auf jeden Fall hat er da leider nicht drauf reagiert, aber bei so und so 4 Millionen Followern, da sind wir vielleicht auch irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber es ist halt genau wie Christoph sagte, also wir sind extrem mit Star Trek sozialisiert worden. Also ich auch bin halt ich hatte halt das Glück des Erstgeborenen von uns, ich hatte die Gnade der frühen Geburt und bin noch mit TNG komplett aufgewachsen. Und bei Voyager war ich schon so weit gefestigt, dass ich mit der Serie leben konnte. Und bin halt ja noch mit ZDF-Zeiten, mit TNG halt aufgewachsen und es war einfach wirklich großartig. Und bei mir war es halt auch so, dass meine Eltern die klassische Serie geguckt haben, die habe ich dann auch halt logischerweise mitgeguckt, aber ich war halt dann total TNG. Ich fand die Charaktere toll, ich finde die Serie sieht heute noch einfach immer noch gut aus. Also wer sich die HD-Bearbeitung, die auf Netflix verfügbar ist, auf Netflix sind ja alle Star Trek-Serien mittlerweile verfügbar, Gott sei Dank. Ein Glück und gerade TNG in einer digital remasterten Fassung. Und natürlich hat das auch mal Nachteile. Man sieht halt oft, dass Datas Schminke schmiert. Aber ganz ehrlich, das Design der Serie und den Spirit, den die Serie hatte, der ist einfach immer noch da. Und da ist die Serie nicht so sehr gealtert, wie eigentlich fast alle Star Trek-Serien nicht so schlimm gealtert sind. Da hast du vollkommen recht. Ich habe mir vor einigen Tagen, habe ich auch von Netflix gesessen und gedacht, oh, suchst du mal so die Bibliothek durch, was haben sie denn so Neues? Und ja, dann habe ich auch was gefunden, bin dann aber letztendlich bei einer alten TNG-Folge hängen geblieben, so wie zu oft das auch passiert. Ja, und da habe ich wirklich eine aus der zweiten Staffel geschaut, die irgendwie habe ich an dieses Hotel Royale gedacht und die 10. oder 11. Folge oder 12. Folge der zweiten Staffel ist das, Hotel Royale, da geht's um die beamen auf einen Planeten runter und dort steht eben dieses Hotel Royale und das Außenteam bestehend aus Riker, Data und Worf versuchen da rauszukommen und man sieht eigentlich am ersten Mal nur diese Drehtür und dann am Ende durchleben sie einen Roman quasi und nur durch diesen Roman kommen sie wieder raus. Mhm. Und es gibt eine super Szene, da haben wir auch schon privat drüber gesprochen, wo ich als Kind dachte, wow, wie machen die das? Also man sieht quasi diese Drehtür und das Außenteam versucht wieder aus diesem Hotel rauszugehen und kommen einfach wieder rein durch die Drehtür. Mhm. Und als Kind habe ich gedacht, wie machen die das? Gehen einfach rum? Nein. Aber die Folge an sich ist einfach super, obwohl sie tatsächlich auch eine der ersten Staffeln ist aus den ersten. Erste Folge aus den ersten Staffeln ist die ja eigentlich, ab der dritten geht's ja eigentlich erst richtig los. Ja, ich habe das so vorhin schon in einem anderen hier teilnehmenden Podcast, dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast gehört, dass erst ab Riker, nachdem Riker einen Bart hatte, in der dritten Staffel die Serie richtig gut geworden ist. Und da ist es nicht ganz von der Hand zu weisen. Die war davor, gab's auch gute Folgen. Aber ab der dritten Staffel ist das Niveau wirklich so groß und so hoch gewesen, dass es eigentlich kaum noch wirklich richtige Ausfälle gegeben hat. Das ist ganz richtig. Wenige, wenn ich Diana Troy von irgendeinem Virus besessen war, dann ging's, muss man tatsächlich sagen. Und man darf ja nicht vergessen, unsere Star Trek, also unsere liebe Star Trek nenne ich es jetzt mal. Ja. Wir haben bei uns gab es schon in den 90ern eine Frau in der Führungsrolle, nicht wie in einer anderen Science-Fiction-Serie, die dem noch bevorsteht. Also ich überleg mal, die TARDIS landet im Alpha-Quadranten in Minute 1. Im Delta-Quadranten. Ja. Ja, verloren. Kommt nicht zurück. 80 Jahre dauert die Rückfahrt. Das wäre geil. In Echtzeit. Mit River Song und, ja, ist egal. Okay. Hauptsache, irgendjemand hat das Chakotay-Gedächtnis-Tattoo. Also. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie gesagt, in den 90ern, ich meine, Avery Brooks als Commander von Deep Space Nine, ein farbiger. Aber der ist doch verrückt geworden. Jetzt ist er verrückt. Jetzt ging's. War halt ein Farbiger, der die Hauptrolle gespielt hat. Da kurz darauf kam Janeway in Voyager, also eine Frau, die die Hauptrolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das damals so ein, ich weiß nicht, da gab's noch kein Internet, ne? Da war, ob es da so ein, ich weiß nicht, so, das also so thematisiert gab es damals wurde. Das nicht, nein. Weiß ob ich, aber so es kann natürlich auch sein, dass wir das gar nicht so mitbekommen haben damals, weil das Internet natürlich noch nicht so war wie heute. Aber ich glaube, wenn heute TNG DS9 laufen würde und jetzt neu Voyager angekündigt und da ist eine Frau nicht am Steuer, aber auf dem Captain's Sessel, weiß ich nicht, ob das da vielleicht nicht auch so ein bisschen abgehen ja, würde. Aber das kannst du aber nicht vergleichen. Also es ist ja eine neue Figur, weil wir spielen auf Doctor Who an. Da ja. Also was wäre jetzt Captain Picard ist jetzt eine Frau. Das wäre vergleichbar, wenn man sagt, das ist John Picard. Weißt du? Ja, also das wäre ja eher vergleichbar, weil das kann man nicht so ganz vergleichen, wie es bei Star Trek damals gelaufen ist. Aber die haben halt für Toleranz halt gestanden, gesetzt und haben halt genau das auch sehr gut vorgelebt und haben halt wirklich hervorragendes Science-Fiction-Fernsehen produziert. Mit natürlich viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt's wirklich herausragende Folgen. Klar, wie du schon gesagt hast, in jeder dieser Serien, ob es jetzt nun TOS ist, TNG, ob es Voyager ist oder DS9, jeder hat seine herausragenden Folgen. Es gibt natürlich auch die ein oder andere nicht so schöne Folge, ja. Vielleicht ist in Voyager auch die ein oder andere Folge mehr nicht so schön. Aber trotzdem insgesamt haben wir uns, glaube ich, immer damit hineinversetzen können, auch wenn es im 23., 24. Jahrhundert gespielt hat. Die Geschichten waren immer so, dass man dachte, ja, das könnte auch mir passieren und was würde ich in dieser Situation machen? Und heutzutage fragen wir uns auch ganz oft, was würde Captain Picard in dieser Situation tun? Also ich sag dir eins, ich weiß, wenn ich Janeway gewesen wäre, hätte ich Q gesagt, Mensch, Schätzelein, bring uns bitte nach Hause. Ja, du hättest alles dafür getan. Ich hätte alles fürs Team. Ich hätte es fürs Team gemacht. Und Tuvok hätte zugucken müssen. Nein, aber es ist einfach, ja, es ist auch, wie du sagst, es ist einfach wirklich hervorragendes Fernsehen, was halt es gibt einen Grund dafür, dass das über 50 Jahre überlebt hat und auch im Moment, auch mit dem Reboot durch die neuen Kinofilme trotzdem noch nicht tot ist und jetzt eine neue, noch nicht. Aber es ist einfach, was es für uns bedeutet, ist ja auch, wir deuten das ja bei uns in den Star Trek Casts doch immer wieder an, wir sind ein wenig skeptisch, was die Zukunft angeht, im Gegensatz zu Star Trek. Aber ja, eine neue Serie ins Haus. Genau, eine neue Serie, von der wir noch nicht allzu viel wissen, aber immer mehr jetzt durchkommt. Aber im Moment, also ich kann nur von mir persönlich sprechen, ist es so, mit jeder neuen Info, die so rauskommt, schwindet Hoffnung, dass sie es retten können. Das, was J.J. Abrams mit seinen Filmen irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hat, wir haben ja die Hoffnung, das machen sie in Discovery ganz anders. Und bisher sieht es nicht so aus. Man könnte fast schon sagen, was J. Abrams krank gemacht hat, wenn es wirklich so wird, wie es im Moment wirkt, dann könnte die Discovery dann töten. Ja, ich finde auch so ein bisschen, was sie im Moment machen, so Sachen veröffentlichen und so Sachen sagen, zum Beispiel, es ist erstmalig in Star Trek eine Frau, Hauptrolle, ja eine Schwarze, es gibt einen homosexuellen Charakter. Hallo? Ja, das sind Leute, die das Marketing machen, die gesagt haben, gab's da vorher schon mal was? Ach nee, glaube ich nicht. Wir haben eine schwarze Frau und die ist auch noch nicht mal der Captain, sondern nur der erste Offizier, was ja eine komplett andere Konstellation an Geschichten anbietet. Ja, weil auf jeden Fall. Sie ist ja damit, sie ist trotzdem auf der Brücke, sie ist trotzdem der Führungsoffizier, sie ist trotzdem der was zu sagen hat. Aber manchmal ist sie auch vielleicht nicht da. Ja, vielleicht ist sie, oh Gott. Nein, also wir hören uns da pessimistisch an. Wir freuen uns natürlich, dass jetzt bald in 2 Monaten eine neue Star Trek-Serie startet und auch, dass, also im, dass es eine Star Trek-Serie wieder gibt. Ja. Wir sind da mal vorsichtig, versuchen vorsichtig optimistisch zu sein im Hinsicht darauf, dass Star Trek am besten da war, wo es herkommt, nämlich im Fernsehen. Mhm. Genau, da war es am besten. Dafür hat es trotzdem 13 Kinofilme rausgebracht und ein 14. ist ja jetzt angekündigt worden. Muss man ja auch mal sehen. Da gab es auch gute, da gab es auch schlechte, da gab es viel Licht und viel Schatten. Aber nichtsdestotrotz ist Star Trek etwas, was halt ins Fernsehen gehört und ist gerade in unserem Fall etwas, was uns wirklich also extrem sozialisiert hat und gerade auch wie Picard Probleme gelöst hat. Bestes ja. Beispiel. Er hat die Differenzen bei den Leuten, bei Verhandlungen, was hat er uns beigebracht? Man muss deren Gemeinsamkeiten feststellen und sie dann so ja. Führe ich heute noch. Ja, es ist wirklich toll, die ganzen Zitate, die es von ihm gibt und wie das geschrieben wurde. Aber wir wollen jetzt nicht immer nur auf TNG rumhacken, beziehungsweise nicht rumhacken, sondern nach oben loben, feiern, genau. Auch The Original Series. Ohne sie wäre es nie so weit gekommen, dass wir TNG oder DS9 oder Voyager bekommen. Oder eben auch die ganzen Filme. Also bis heute, glaube ich, William Shatner ist James Kirk. Ja. Ja? Also er lebt das. Also er glaubt das auch. Ja, also klar, auch wenn ich jetzt nicht der größte Shatner-Fan bin, ja, wenn wir Shatner nicht hätten, wie er ist, wäre Star Trek, glaube ich, auch heute nicht mehr, also, glaube ich, du weißt, was ich meine. Ja, glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Discovery jetzt am Anfang irgendwie von den Quoten nicht läuft, dann übernimmt Shatner. Ich glaube, Shatner hat sowieso in seiner Schublade zu Hause mehrere Drehbücher für verschiedenste Arten von Serien, Filmen, hat er ja Star Trek Universum. Hat er ja. Er hat ja damals sogar ein Drehbuch für Star Trek 8 gehabt. Die hat er immer noch. Ja, mit den Borg, dass die Borg Kirk wiederbeleben. dass die Borg Kirk wiederbeleben, damit er als Stimme der Borg die Menschheit unterwirft. Haben sie abgelehnt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man sieht dadurch, dass die Serie einfach auch hervorragende Charaktere und einfach auch Schauspieler hervorgebracht hat, die weit darüber hinaus so einen Ikonenstatus haben, wie halt auch ein William Shatner, wie ein Leonard Nimoy auf jeden Fall, wie auch ein Patrick Stewart, ein Brent Spiner und wie sie alle heißen. Das war's schon. Letztendlich, guck mal, wir haben gescherzt vor einigen Wochen über jemanden, bei dem man Autogramme kaufen konnte auf einer Convention. Und er ist im Großen und Ganzen, wir reden über Q, also gespielt von John Delancey, er ist ein Nebencharakter, der in TNG häufig vorkommt, in DS9 kommt er einmal vor und auch in Voyager hat er seine Auftritte, und auch er ist ein Teil der Star Trek Familie, ein Nebencharakter, aber einer der besten Nebencharakter, die Star Trek hervorgebracht hat. Und kostet einen Zwanni auf der FedCon, wenn du ein Foto mit ihm machst. Oder denken wir an die gute, jetzt habe ich ihren echten Namen vergessen, an Guinan. Ja, Whoopi Goldberg, genau, die auch auf irgendeiner Verleihung oder so auch immer gesagt hat, Star Trek hat ihr Leben verändert. Ja, das ist ja auch so. Also, wenn du mal in die 60er Jahre, es ist eigentlich unfassbar, wenn man so in die 60er Jahre zurückguckt und dann hast du bei der klassischen Serie eine Crew, wo du einen Russen, einen Asiaten, eine Farbige, all die in einer Führungsgruppe, ein Schotte, in einer Führungsgruppe zusammen hattest. Und ein Doktor, der nicht arbeiten will. Ein Doktor, wie wir jetzt wissen. Aber in einer Welt, also das war ja noch eine Zeit, wo es in Amerika Bänke für Schwarze, Bänke für Weiße gab. Ja. Also das ist ja eine furchtbare, wirklich, das ist unglaublich eigentlich. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann, aber ganz ehrlich, und zu der Zeit haben die das gemacht und haben in den ersten Kuss zwischen Kirk und Uhura, also damals mit der ersten zwischen einem Weißen und einem Schwarzen haben sie gemacht, sie haben das mit unter Kirk wurde gezwungen und eine Macht hat ihn dazu gezwungen. Sie haben da rumgetanzt im Prinzip, aber das haben sie sich getraut und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen. Und gut, man hätte das vielleicht nicht machen können, hätte man das nicht in irgendeiner Zukunftsversion gespielt, aber umso wichtiger ist es. Die Zukunftsversion, gerade Star Trek, ist immer dann am besten, wenn es einen Kommentar zu der Gegenwart gibt. Mhm. Mit guten Geschichten. Genau, es gibt auch in Deep Space Nine eine Folge, wo Avery Brooks zurückgeschickt wird, reist in die Vergangenheit und dort auf der Erde einen Konflikt, einen Krieg lösen muss, quasi. Das ist super aktuell. Also da gibt's auch Banden, Straßen, Blockaden und so weiter. Also wenn das nicht heute aktuell ist, das, was sie in den 90ern dort schon gezeigt haben und auch schon halt früher, in TOS war es genauso, da waren die Probleme vielleicht anders, sie haben die Probleme vielleicht anders gelöst. Ja, also, McCoy hat erstmal einen Schnaps angeboten. Also wir sind, aber diese Anspielung, die wir im Moment machen, wir hören auch natürlich, wir hören auch Podcasts und wir hören im Moment den Track am Dienstag-Podcast und die gehen momentan die klassische Serie ab und da ist uns erstmal aufgefallen, was für ein schlechter Arzt McCoy eigentlich gewesen ist. Meine liebste Szene ist immer noch, sie sind, ganz kurz muss ich das einwerfen, ja, sie sind auf einem Planeten, auf einer Raumstation, auf einer Raumbasis auf einem Planeten und McCoy wird gerufen mit, es gibt einen Notfall, sie müssen auf die Enterprise beamen und das, was McCoy fragt, ist, mein Gott, hat sich irgendwer in den Finger geschnitten oder was ist los? Ja. Und dann sagt er, nein, sie müssen wirklich kommen, wirklich dringend. Und dann sagt er zu Kirk, ja, ich glaube, ich muss doch mal gucken, was da los ist. Da hat sich bestimmt schon einer irgendwie den Fuß umgeknickt oder so und geht dann so ganz langsam los. Super, super Doc. Ja, also da gibt es so viele Beispiele, was einem so auch im Rewatch durchaus auffällt. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine super unterhaltsame Serie. Ja. Und es gab wirklich, also die Highlights aufzuzählen, da könnten wir jetzt den Rest der Night of the Pots bis irgendwie 23 Uhr jetzt hier den Rest auf morgen verschieben und wir machen weiter bis 23 Uhr. Wir wären wahrscheinlich nicht durch, aber nur mal um so Beispiele noch zu nennen, auch von der klassischen Serie, hier Bele jagt Loki mit diesem Volk, mit diesem Wesen, die halt auf der einen Seite schwarz, auf der einen Seite weiß sind und das andere Hälfte des Volkes ist halt umgekehrt. Auf der linken Seite schwarz, auf der rechten weiß. Und die bekriegen sich. Und am Anfang versteht keiner in der Crew, warum die sich bekriegen. Und dann sagen die irgendwann, ja, merken sie das nicht? Er ist doch rechts weiß und ich bin links weiß. Ja. Und dann, wenn man das so hört, das war so ein Moment, wo ich mir sagte, also schöner kann man den Unsinn von Rassismus eigentlich nicht erklären, oder? Ja, sie haben ganz viel solcher Anspielungen und wo man wirklich ins Nachdenken kommt. Aber natürlich auch Folgen, wo man lachen kann, wo man Spaß hat, wo man sich freut, ja. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und natürlich auch, was DS9 sehr groß macht, ist da eher die letzten Staffeln, wenn es um den Krieg geht, ja, was immer ein aktuelles Thema ist, ob das jetzt nun in den 80ern, 60ern, 90ern oder auch jetzt brandaktuell, ja, ein Krieg zwischen der Föderation und den Cardassianern und so weiter. Also das ist auch, wie sie das machen und auch die Charaktere, wie sie miteinander umgehen und das ist super. Ja, es sind einfach hervorragend, auch viele sind es sind gute Schauspieler, es sind sehr gute Schauspieler, es sind sehr gut geschriebene Figuren, es sind auch nachvollziehbare Konflikte und Konstellationen, die aber auch einfach spannend sind und ich sag mal so für, ich weiß nicht, was kostet ein Netflix-Abo im Monat, 10 Euro ungefähr, das lohnt sich tatsächlich, weil man kann da alle Star Trek-Serien halt durchgucken und ich glaube auch bald die Filme und die neue Serie wird da auch laufen und ich denke, da werden wir auch dann mit dem Make It So Format durchaus den einen oder anderen Kommentar dazu machen. Da kann man sich schon auf was freuen. Genau. Wir haben ja schon auch durchaus Folgen schon bei uns im Podcast gemacht, wo wir nur über Star Trek geredet haben. Wir haben über Deep Space Nine geredet, über TNG haben wir eine Folge gemacht, über Voyager haben wir eine Folge gemacht. Oh ja. Wir haben über den Beyond-Film, den letzten haben wir gequatscht. Und, wir haben mal so über 50 Jahre Star Trek gesprochen, genau. Ganz, ganz am Anfang. Das war unser erster. Oh, weißt zusammen. Du noch? Das war, ach Gott. Gott, genau. Jetzt werde ich leicht melancholisch. Aber was wir damit sagen wollten, wir machen natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Es geht ja hier auch seinen Podcast hier so ein bisschen vorzustellen. Und das nächste Thema kann jetzt auch sonst was an Themen sein, die halt dieses weite Spektrum, was Dinge, die wir lieben, über die reden wir im Prinzip. Und da ist halt Star Trek einfach eine ganz große Hausnummer, oder? Genau, die letzte Folge haben wir aufgenommen und veröffentlicht. Da ging es zum Beispiel über Jurassic Park und was das für uns bedeutet, was auch ein ganz anderes Franchise ist, aber was auch wahrscheinlich nicht nur von uns das Leben geprägt hat, sondern auch von vielen anderen. Oder wie du schon gesagt hast, wir reden über insgesamt Filme, Serien oder wir haben auch schon mal über überschätzte Filme gesprochen. Mhm. Ja, oder über Lucifer, da müssen wir auch auf jeden Fall bald mal wieder, wenn jetzt endlich die neue Staffel startet in Deutschland, ja. Eine Sache muss ich noch anprangern, du hast das so schön erwähnt, auf Netflix kann man im Moment die ganzen Folgen von Star Trek gucken. Bei Amazon Prime sind irgendwie die Filme rausgenommen. Die Lizenzen sind wohl abgelaufen. Ja, kann ich dir sagen, weil die so Netflix gehen, weil Netflix die Rechte hat. Aber im Moment ärgert mich das. Ich wollte Zorn des Khan gucken und konnte nicht. Das hat mich geärgert. Das ist so Hashtag First World Problem. Ja. Ne? Aber hast du die nicht auf DVD? Du hast sie doch auf DVD. Ja, aber dann muss ich ja aufstehen. Ja, aber trotzdem ist das... ein Nerd ist auch faul. Also nicht jeder, aber ich. Aber trotzdem ist es ein super Punkt zu sagen, ich wollte doch letztens Zorn des Khan sehen, dann konnte ich nicht. Weil Nein, aber wie gesagt, das sind glorreiche Zeiten, in denen wir im Moment leben, dass wir es halt jederzeit verfügbar sehen können, auch den guten alten, den ganzen alten Kram, dass er für uns verfügbar ist und auch damit auch einer neuen Generation dargeboten wird. Man sieht das ja auch in den Facebook-Gruppen einfach, da ist was los, da ist wirklich was los, hier hat es gerade gepiept. War es der Transporterraum? Die von Brian, hallo? Hallo. Ja, ansonsten, ja, was können wir noch zu Nerd und Krempel sagen? Wir haben ja jetzt auch noch 5 Minuten. Ja, hört uns, unterstützt uns. Wir haben noch 5 Minuten. Hört uns, jetzt, die nächsten 5 Minuten, bis der nächste dran ist, hört uns. Hier passiert nichts mehr, ihr habt jetzt 4 Minuten Zeit, bei nerdundkrempel.wordpress.com hinzugehen oder uns auf Facebook zu liken. Hast du eigentlich schon gesagt, dass man uns auch Audiobotschaften schicken kann? Man kann uns natürlich auch Audiobotschaften über den Blog schicken. Da freuen wir uns ganz, ganz besonders auch drüber. Das binden wir auch ein oder machen sogar eigene Folgen, in denen wir uns nur mit der Audiobotschaft, die wir bekommen haben, beschäftigen. Die war aber auch 10 Minuten, glaube ich, lang, oder? Das war auch eine super Audiobotschaft. Dafür danke nochmal. Also wir freuen uns immer über jede Nachricht, über jedes Feedback. Ja, Gregor hat alle Kanäle erwähnt. Twitter, Facebook, Nerd und Krempel, nerdundkrempel.wordpress.com. Da wird sich vielleicht demnächst mal was tun an der URL. Wir werden sehen. Ja, oder auch die Audiobotschaften. Ja, schickt sie uns. Wir freuen uns über alles, was ihr uns mitteilen wollt. Auch gerne über die eine oder andere Themenempfehlung oder Themenwunsch. Da steht schon einiges auf der Liste, was ich auf jeden Fall bald mal abarbeiten möchte. Da sind sich sehr, sehr gute Sachen gewünscht worden. Und was man auch nicht vergessen darf, hier und da sind wir auch mal live, und zwar bei Twitch, auch dort unter Nerd und Krempel. Da kann man sogar im Moment zwar nur einen von uns beiden sehen, nämlich reicht aber auch. Ja, das reicht auch. Den anderen, den will auch. Also ich will den auch nicht sehen. Nein, aber es ist tatsächlich so. Also wir haben tatsächlich etliche Hörerwünsche auch schon bekommen, aber wir haben so ein bisschen, dass sobald es bei uns auf der Liste ist, dann wandert es irgendwie immer so ein bisschen nach hinten. Da werden wir weil meistens Star Trek dazwischen kommt. Ja, da werden wir an uns arbeiten, aber ich hoffe, dass wir so einen kleinen Eindruck auch hier von uns halt machen, hier zeigen konnten. Und wir sind auch immer noch ein bisschen aufgeregt, wenn wir live podcasten. Ja. Das ist immer noch, also ich zumindest. Du bist ja ganz cool, dass du mir die ganze Zeit gehört. Ich war auch nie gar nicht aufgeregt. Gar nicht. Auch hat man bestimmt auch gemerkt. Ja, also wie gesagt, für uns ist es wichtig, also wir hoffen wirklich, dass die in Out of the Pots, dass das hier unbedingt weitergeht. Ja, bitte, weil bitte. Hörst auch jetzt schon seit 13:30 ging es heute, glaube ich, los. Und seitdem bin ich auch am Empfänger. Ich leider erst seit 14 Uhr, aber ich musste auch arbeiten. Also ist eine gute Ausrede. Ja und verfolge euch und ich werde euch auch den Rest und freue mich schon auf die Podcasts jetzt, die auch nach uns jetzt noch kommen. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. An die ganze Organisation, Hatti fürs alle, Einspielen. Die dabei sind im Hintergrund. Danke fürs Einspielen, genau. Und auch noch an alle Teilnehmer natürlich viel, viel Spaß und an alle Zuhörer noch viel, viel Spaß mit den anderen Casts. Ja. Ansonsten würde ich noch sagen, hört Fleischentzug. Ja. Und Flachlandreporter habe ich gehört, sollte noch erwähnen. Und sie reden auf jeden Fall auch noch. Und den Grauen Rat und die Sirienrepublik. Ja, hört einfach alles in unserem Universum. Ja, alles gehört dazu. Und natürlich den Raucherbalkon und alles, was damit zusammenhängt. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Ja. Ich würde sagen, wir sind raus, oder? Wir können jetzt noch eine Minute schweigen. Dann könnt ihr in der Zeit könnt ihr uns unterstützen und Audiobotschaften schicken. Ja, danke sehr. Ja, danke für alles und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, danke. Tschüss. Tschüss.